تعمل كده الشباب. أيوه. وما قال لي لشيء لم أفعله ألا كنت فعلت ونشابني ولأتمني بنشت بس wenn ich etwas nicht gemacht habe. Er hat mir nie gesagt, wieso hast du das nicht gemacht? ولا لشيء فعلته لما فعلت. Oder wenn ich etwas getan hätte oder habe, hat er mir niemals gesagt, wieso hast du das getan? Der Prophet war einer, der ja, er hat den Leuten verziehen. Er hat den Leuten, er war gnädig, kannst du Allah übernehmen mit ihm. Schaut euch mal der Hajj mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Ja? Die Sahaba kommen und sagen, ja Rasulullah, ich habe mir die Haare zuerst rasiert, bevor ich geschlachtet habe. Der Prophet sagt, if'al wala haraj, mach, stört nicht. Der andere kommt und sagt, ja Rasulullah, ich habe zuerst geschlachtet, dann habe ich. Der Prophet sagt, if'al wama haraj, wala haraj. Einer der Sahaba sagt, jeder, der den Propheten an diesem Tag gefragt hat, ja? Jeder, der ihm gesagt hat, ich habe zuerst das gemacht oder das, ja? Oder ich habe zuerst etwas anderes gemacht und dann das. Der Prophet hat immer gesagt, if al wala haraj, mach und kümmere dich nicht. Mach, kein Problem, schade. Ja? Aber in unserer Zeit, die Leute sind sowas von zimperlich, ja? Zimperlich nennt man das. Echt? Ein Lob. Ein Lob, pinkelig. Ja, das ist ein kleiner Punkt, der muss sofort weg und der hat bald hingegeben und so. Nach Hause, nach Hause. Nein. Nein. Der nächste Hadith auch von Anas. كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما وكان لا يأتيه أحد إلا وعده وأنجز له إن كان عنده وأقيمت الصلاة وجاءه أعرابي فأخذ بثوبه فقال إنما بقي من حاجتي يسيرة وأخاف أنساها فقام معه حتى فرغ من حاجته ثم أقبل فصلى. سبحان الله. Anas radiallahu anhu sagt, der Prophet war gnädig, ja? Also hat eine weiche Seele gehabt. Versteht ihr mich wahr? Der Prophet hat ein weiches Herz gehabt, alayhi salatu wassalam. وَكَانَ لَا يَأْتِيهِ أَحَدٌ إِلَّا وَعَدَهُ. Und jeder, der zu ihm gekommen ist, wenn der Prophet etwas nicht hatte, hat er ihm etwas versprochen. Halas. Inshallah. Wenn der Prophet dir etwas verspricht, halas. وَأَنْجَزَ لَهُ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ. Und wenn er es hatte, hat er ihm sofort gegeben. Du kommst zum Propheten und sagst, ja Rasulullah, gib mir das. Oder der Prophet gibt dir es sofort, wenn er es hat. Wenn nicht, sagt er, inshallah. Ja? Er verspricht dir etwas, dass du Hoffnung hast. Weil wenn, es ist nicht gleich, wenn jemand zu dir sagt, nein, Allah, du bist, er will dir nicht deinen Spaß verderben, er will dir nicht deine Freude nehmen. Alayhi salatu wassalam sagt, inshallah, abschir, freu dich, werden wir schon reden, inshallah. Damit du dich wieder gut fühlst. Ja? Der Prophet hat nicht gelogen, sondern er hat das wirklich versprochen. Das war ein Versprechen von ihm, alayhi salatu wassalam. Ja? Und du bist glücklich und erwartest es, inshallah, weil der Prophet hat sich an sein Versprechen gehalten, alayhi salatu wassalam. Wa uqimat as-salat. Was bedeutet Uqimat al-Salah? Der Muezzin hat Iqama gelesen. Qad qamat al-Salah, qad qamat al-Salah. Das bedeutet, der Imam wird jeden Moment, wenn er die Reihen gerade aufgestellt hat, Fuß an Fuß, also Ferse an Ferse, Schulter an Schulter, dass die Reihen gerade sind. Der Prophet hat geguckt, hat die Leute zurückgeschoben, nach vorne gezogen, bis die Reihen gerade waren, hat der Prophet nicht mit dem Gebet begonnen. Jeden Moment, also wenn Iqama gelesen wird, jeden Moment, ist nur eine Frage der Sekunden, bis der Imam beginnt zu beten. Auf einmal ein Beduine kommt, Subhanallah. وَجَاءَهُ أَعْرَبِيٌّ فَأَخَذَ بِثَوْبِهِ. Ja? فَقَالَ إِنَّمَا بَقِيَ مِنْ هَاجَتِي يَسِيرًا وَأَخَافُ أَنْسَاهَا فَقَامَ مَعَهُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ هَاجَتِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ فَصَلَّى. Iqama wurde gelesen. Ein Beduiner kommt rein und sagt zum Propheten Salam, ja Rasulullah, und nimmt ihn auf Kleidung und sagt, ich arbeite gerade irgendwas, ich bin noch nicht fertig geworden. Wallah, ich habe Angst, dass ich es vergesse. Und sieht den Propheten Salam, dass er ihm hilft.